Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Du, eins muss man dem Jan Böhmermann lassen, ne? Der nimmt es mit der Pressefreiheit, also ich finde es, der nimmt es noch richtig ernst. Ich finde es auch total witzig, das Erdogan-Gedicht. Der traut sich was. Hallo Rüdiger. Hallo Bernie. Es ist dir gelungen, Bernie Meier. Ja, der überraschende Einstieg. Der überraschende Einstieg zieht mir mal wieder den Teppich unter dem... Übrigens, jeder, der noch irgendwie Jan Böhmermann in seiner Timeline auf Facebook postet, die Halle vorne ist okay, der muss damit rechnen, dass ich ihn nicht entfolge, sondern deabonniere. Das heißt, ich werde nie wieder sehen, was er oder sie auf Facebook posten. I'm so sick of that Böhmermann shit. Nee, es nervt mich wirklich. Aber ich meine, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich finde Jan Böhmermann fatzkig. Ich finde, er ist ein eitler Fatzke und er ist ein unsicherer Typ. Und er kennt die Mechanismen des Fernsehens, beherrscht er ganz gut und er macht gute Beiträge, aber ich finde ihn selbstverliebt, gehässig und kalt. Aber genau. Und ich verstehe nicht, warum die Deutschen so sich hingezogen fühlen zu Männern wie ihm und Benjamin von Stuttgart-Barre, irgendwie so eitlen verlorenen Seelen. Das fasziniert die Deutschen. Jetzt sind wir von dem einen auf den anderen. Ja? Also ich glaube, ich möchte jetzt nochmal, aber ich bleibe jetzt bei Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich glaube, ich werde sein neues Buch lesen. Wirklich? Ja, und dann werde ich hier drüber Rede und Antwort stehen. Warum? Was interessiert dich dran? Ich habe eine gute Kritik gelesen. Außerdem habe ich damals das, ja, jetzt, ja, aber immerhin. Und, also Solo-Album, Live-Album habe ich damals sehr gern gelesen. Eieiei. Ja, Bernie, so, jetzt entfolgt. So, jetzt ist es passiert. Ja, das war's jetzt mit Brenner, Cast, Pass. Ja. Ich kann gehen. Gut, ja. Will ja eh keiner Fotos mit uns machen. Insofern. Ja. Oh, übrigens, falls ihr aufstrebende, junge, dynamische Fotografen seid und euch in einem Projekt verwirklichen wollt, für das es natürlich kein Geld gibt, aber jede Menge Prestige und Fame, Rüdiger und ich, wir suchen noch jemanden, der den Brennerpass Coverfotos quasi für die nächste Staffel macht, ne? Ja. Bevorzugterweise auf einem Fußballplatz. Bevorzugterweise mit einem Fotoapparat. Auch das ist möglich. Ja. Der überrascht. Willst du jetzt noch was zu Böhmermann sagen? Nee. Wenn du willst? Nee, ach lass. Nee, was? Eben nicht, komm. Eben nicht. Wobei, nee, pass auf, das eine sage ich noch. Sein Schmähgedicht, ich fand's gar nicht, also, nee, da werde ich nichts zu sagen. Ehrlich gesagt, was uns ja, wir haben es ja neulich zusammen gesehen, ja eigentlich. Was wir wesentlich empathieloser fanden, war ja nur eigentlich Der Stand-up, die Brüssel. Rede nach Brüssel. Ja. Und das war jetzt irgendwie wirklich, ja, da fehlt dann die Wärme und die... Und die Pointe auch. Und die Pointe und ja, und was so durchscheint. Es ist ja immer das, was so genau. Also was mich an dem Erdogan-Gedicht ja stört, ist, dass es einfach nicht, dass es nicht lustig ist. Also die Leute folgen ja diesem Böhmermann-Witz, auch weil sie selber keine Ahnung davon haben, wie Satire funktioniert und was lustig ist. Und mein Aufschrei, wenn sich da die Bundesregierung einschaltet, ist halt irgendwie geringer, als er das vielleicht sein müsste. Weil ich irgendwie denke, es ist auch so eine Provokation mit Ansage gewesen, wo sich der gute alte, good old Böhmi sich jetzt auch wieder ein bisschen gottgleich fühlen kann mit dem Echo, was er da bekommen hat, was ja durchaus intendiert war. Also ich finde, dem gehen wir zu sehr auf den Leim. Was er macht auf einem satirischen Level, das rechtspopulistische, er sagt wenigstens, was gesagt werden muss. Das macht er auf einem satirischen Level, indem er, natürlich ist das... Er klar, kriegt Applaus, also es sind sensible Zeiten und es in solchen sensiblen Zeiten, finde ich, muss man irgendwie anders draufhauen, weil man sonst Applaus von den falschen Leuten bekommt. Zum Beispiel von Matthias Döpfner. Ja, das ist natürlich... Und ich weiß nicht, es gibt ja auch andere Beispiele. Als Hildebrand die verstrahlten Kohlköpfe in damals nach Tschernobyl bei Scheibenwischer in die Kamera gehalten hat und dann der BR sich abgeschaltet hat von der Übertragung. Ah, siehst du? Und Dieter Hildebrand ist ein bescheidener Mensch, aber der trotzdem immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit hingelangt hat. Mhm. Ja, solche Persönlichkeiten fehlen mir halt irgendwie, aber vielleicht bin ich auch einfach so zu Opi. Zu Opi mittlerweile für die Gesellschaft. Aber es ist ja lustig, dass Leute, Opi-Wan-Kenobi, die eigentlich noch viel älter sind als ich, die sehe ich dann so auf den Straßen hier sitzen, in den Eiscafés, die Kinder spielen irgendwas und die reden dann wirklich sehr, sehr infantil und sehr, sehr naiv über Satire und man merkt, die wissen eigentlich nicht, die beschäftigen sich nicht mit Satire, die wissen gar nicht, was lustig ist. Die sehen, sagen so, hey, super, Satire gibt's, guck mal, heute Show, Böhmermann, cool, witzig. Mhm. Aber haben eigentlich keine Vorliebe, haben keine Leidenschaft für Satire, auch eigentlich keine Leidenschaft für Humor, wissen eigentlich nicht, für die ist es ein abstrakter Begriff und die sehen, okay, Satire brauchen wir offensichtlich, wir sind ja so aufgewachsen im Westen der Republik, Satire, wichtiger Bestandteil der Pressefreiheit, etc., etc. Wer macht Satire? Okay, Böhmermann, alright. Ja, ja. Und ehrlich gesagt, es ist alles reduziert auf ein gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das Video ist ja da. Und sagst du, hey, guck mal hier, Satire oder Satire mag ich nicht. Oder diese extra drei Sache war großartig. Ja. Es ist nicht, dass ich die jetzt die witzigste der Welt fand, aber ich finde, das war ein gutes Exempel, wie Satire mit dem Thema Erdogan umgeht und was daraus folgen kann und wie sich dann die Regierung verhält. Hat ja auch in Schutz genommen, die Sendung, etc., etc. Was Böhmermann gemacht hat, war das, was man im Wrestling Show-Stealing nennt. Aha. Er hat sich einfach in den Vordergrund gedrängt. Also er hat quasi extra drei. Auch noch ein bisschen geschmäht? Nee, das nicht. Aber er hat. Aber in der Ansage, hast du es gesehen? Ja, genau. Ach so, hat er? Ja. Er so, wow, Kollegen, extra drei. Wow, was ihr da gemacht habt, das war wirklich witzig. Ja, können wir uns eine Scheibe abschneiden. Was ja, aber der wollte das, er konnte ja. Das einfach als eitler Affe, wie er ist, konnte es einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass er den Skandal nicht provoziert hat. Und deshalb musste er einen draufsetzen. Und das ist halt einfach, ist schwach, ist einfach schwach. Ja. Ja, und die Witze gegen Erdogan sind eigentlich wirklich auch so Witze, so eigentlich so, sie haben so einen, finde ich immer noch einen bösen Beigeschmack. Geschmäckle, weil es stinkt nach Döner, nach Zwiebeln. Ist ja wirklich was jetzt man... Ja, das natürlich kann ich sagen, ich übertreibe jetzt total und pass auf und schau, was passiert und es ist ja Satire. Ja. Aber ich kann ja auch sagen, guck mal Rüdiger, ich gehe jetzt in eine Kneipe und verprügel irgendeinen Typen. Das ist total witzig, macht man eigentlich nicht, ne? Und also ich kann ja immer ins Extrem gehen. Ja. Und vorschützen... Und poste das unter dem Hashtag #MeIntensivtäter. Ja, und genau, und schütze quasi vor, ich hätte ja nur mal gezeigt, wie es im Extremfall wäre. Das ist zu einfach. Ja. Aber was weiß ich? Was weiß ich als jemand, der Justin Bieber hört und Women's Wrestling schaut? Ne? Ja, das stimmt. Und Baby-Metal hört? Ja, also Justin Bieber höre ich wirklich total gern. Ja. Zurzeit, also die Singles aus dem Album. Das Album habe ich mir nicht gekauft, muss ich zugeben, aber Justin Bieber Singles wie Sorry zum Beispiel. Oh, kennst du? Nein, ich muss passen. Kennst dich? What Do You Mean finde ich ganz fantastisch. Das ist mein Dauerbrenner zurzeit. Okay. Baby Metal höre ich auch. Baby Metal? Nicht alles, das ist musikalisch ist nie, teilweise ein bisschen drüber und machen auch nicht so gut, aber es gibt ein paar sehr gute Songs. Ja. Die neue Single Karate zum Beispiel. Die kenne ich. Fantastisches schon. Video. Und Baby Metal, wer es nicht kennt, drei sehr junge Japanerinnen. Zwei sehen sich sehr ähnlich. Die Hauptsängerin sieht ein bisschen anders aus, aber nicht wirklich. So ein bisschen im Manga-Stil gekleidet. Ja. Ich glaube, alle 2,16, eine 17 oder so. Ja, und die müssen dann auch immer, da wird ja durchgewechselt, ne? Die gibt's ja schon lange. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, werden die wieder neu aufgestockt mit jungen Mädels. Ist es so? Das ist so. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal passiert, weil die Sängerin ist so charismatisch. Genau. Die wird nicht mehr ausgewechselt. Ja, da war auch irgendwas. Meine Frau weiß da wieder mehr als ich, aber, ich glaube, da gab es wirklich genau sowas, was du gerade beschreibst. Die Fans wollten sie weiter. Oder sie macht irgendwie anders weiter, aber genau. Und die Songs, die aber gut sind, die sind wirklich gut. Die haben fantastische Refrains und es ist super choreografiert und die Metalband spielt auch wirklich super. Die Metalband spielt super und ich weiß nicht, ob du den Auftritt bei Colbert gesehen hast. Ja. Da ist so ein Typ hinten mit so einem weißen Nachthemd und so weiß angemalt. Ich glaube, das war Lars Eidinger. In Corpse Paint. Ja. Sie waren froh bei Colbert, dass er das Nachthemd angelassen hat. Also ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen Probleme habe damit, dass ich dann so sehr junge japanische Mädchen mit so mit dann auch so halterlosen Strümpfen und so, dass ich will das nicht sexy finden eigentlich. Das gefällt mir nicht. Weil diese Japan-Ästhetik mit ihrem Jugendwahn, da gefalle ich mir nicht so in der Rolle, das gut zu finden. Aber man kommt halt teilweise nicht ganz umhin, das auch wirklich so eine Mischung aus süß und sexy zu finden, was ja durchaus intendiert ist, aber das schüttelt mich ein bisschen. Ja, das ist der Grund, warum ich Lolita weggelegt habe. Hast du nie zu Ende gelesen? Nein. Weißt nie, wie es ausging? Ich sag dir was, ich habe Lolita damals angefangen, da war ich in Köln, bin Taxi gefahren und da lässt er sich relativ früh im ersten Drittel aus über wie das Taxifahrer und Hundebesitzer die schlimmsten Menschen der Welt sind. Und da hatte ich gerade den Hund, mir gekauft und saß im Taxi und dachte, so gut ist das Buch nicht. Du Arsch. Ja, so Arsch. Ne? Nabokov mal. So gut ist dein Klassiker nicht, hey. Wie gut ist eigentlich Star Wars Rogue One? Ja, das können wir auch kurz, drüber reden. Hast du einen Trailer gesehen? Ja. Ich finde es fantastisch. Und zwar noch fantastischer, weil ich gestern mit meinem Sohn die erste Hälfte von Episode 1, die dunkle Bedrohung, gesehen habe. Ja. Den ich gar nicht so schlecht in Erinnerung hatte. Aber was, das ist echt, das ist so ein Scheißfilm. Also die Effekte sind fürchterlich. Alles und Jar Jar Binks ist noch nicht mal das Schlechteste dran. Es ist so oberflächlich und lieblos auch. Für Jar Jar Binks. Oh. Und was Star Wars ja jetzt, was Star Wars ja unbedingt braucht, ist quasi eine Legitimierung, dass sich das alles greifbarer anfühlt. Da gibt's eine Rebellion, da war das Imperium, mittlerweile ist ja zerschlagen und so etc. Dass das alles ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen haptischer ist, ne? Ja. Nicht mehr so abgedreht, die letzten George Lucas Vision. Das hat natürlich A New Hope 2, hätte ich fast gesagt. Wie heißt es denn jetzt? The Force Awakens. Ja. Eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber jetzt so ein Film, der das Ganze wirklich nochmal so unterfüttert mit, da gab es einen militärischen Konflikt, der dem Ganzen voranging. Ja. Finde ich fantastisch. Ja. Also I'm all in. Ja, sehr gut. I'm all in. Und dass es schon wieder Arschfucker gibt, die sich darüber aufregen, dass wir schon wieder eine weibliche Hauptrolle haben, das freut mich nochmal doppelt. Ja. Das freut mich so sehr. Am besten, vielleicht machen wir jetzt einfach nur noch in jedem Film nur noch weibliche. Und bitte alle, vielleicht besetzen wir auch alle Führungsebenen der Welt nur noch mit Frauen. Gut. Einfach nur, um den selbstgerechten Zorn von solchen Internet-Witzbolden irgendwie noch weiter in die Höhe zu treiben. Ja gut, bin dabei, ja? Genau. Und wenn sie dann auf die Straße gehen und für die Gleichberechtigung des Mannes demonstrieren, dann bitte mit Gewalt niederschlagen. So wie am Platz des himmlischen Friedens. Nein! Okay. Was rede ich? Was? So, was haben wir noch? Ich habe den Film Darling gesehen. Aber egal, Nee, da haben wir keine Zeit. Champions League war die Woche, ne? Ja. Also, du hast ja mitbekommen, dass der Atletico-Manager hat ja nach der Niederlage gegen Barca den deutschen Schiedsrichter Felix Brüch einer globalen Verschwörung beschuldigt. Nicht nur Deutschland, ich glaube sogar Berliner. Aber da bin ich jetzt... Er ist nämlich in Cahoots with Karl-Heinz Rummenigge. Globale Verschwörung um das, was Karl-Heinz Rummenigge ja propagiert hat, dass nur noch die Spitzenmannschaften unter sich sind in der Endrunde der Champions League. Aha. Und Felix Brüch wäre ein gemeiner Atlatus von Rummenigge, der das quasi ausgeführt hätte in dem Spiel. Und deshalb hätte Atletico auch verloren. Und prompt an dem Wochenende, Cosmic Karma, the Bitch, hat Felix Brüch böse ausrutschen lassen. Wir haben es gerade nochmal gesehen. Ach, das war er. Ach, sie, genau. Ja, wie schön. Auf dem fantastischen Bild.de-Rückblick. Da muss man echt sagen, da hat Bild was geschafft, was ich ihnen so eigentlich gar nicht zugetraut habe. Sie haben die schlechtmöglichsten Moderatoren für ihre Bundesliga-Show versammelt. Du teilst ja heute gut aus. Ja. Haben wir überhaupt noch Freunde nach diesem Podcast? Nee, wir haben eh keine. Noch können wir austeilen. Ja, Rüdiger, das sind die Roots. Hier können wir austeilen. Hier können wir uns aus, wenn wir erstmal irgendwie... Ja, dann packen wir das alle aus. Wenn wir auf Stermann-Grissemann-Ebene sind und uns irgendwie jede Woche irgendwie Millionen hören. Ja, aber das sind Österreicher. Ja, aber die sind ja in Deutschland auch immer gehört worden. Ach so. Ja, gut. Ich dachte, die dürfen so rumhängen und granteln. Und wir, du darfst das ja auch. Gut. Du bist das Gegengewicht. Ich bin das Gegen. Ja. Die Leute mögen dich und hassen mich. Wie im Wrestling. Du bist der Good Guy, ich bin der Face, ich bin der Heel. Das, Leute? Das habe ich so noch nie gesehen. Na gut. Also muss ja irgendeine. Wir stimmen ja eh so oft überein, es muss ja quasi auch mal so eine Dynamik geben zwischen uns. Gut, okay. Sei ruhig weiter nett. Ich bin nett. So, Bayern, das Bayern Champions League Spiel war ziemlich fad, ne? War Vollfahrt. Ja. Also, ja, war Vollfahrt. Und. Ich finde auch, dass... ist Fado nicht so ein portugiesischer Tanz? Ja, sondern also ist eine Musikrichtung. Sehr melancholisch, traurig, langsam. Ja. Das war einziger Fado. Die haben sich halt angepasst. Das, da kann man mal sehen, wie nett die Bayern sind. Und ich glaube jetzt auch, dass Bayern, wenn sie nicht gegen Barcelona irgendwann treffen, dann wird es schwierig. Aber ansonsten gewinnen sie die Champions League. Ah, gut. Ja, weil also mit Pep verstehen sie sich auch nicht mehr so gut. Pep klatscht auch niemanden mehr ab, der ausgewechselt wird. Wenn Vidal so wie im Bundesligaspiel am Wochenende irgendwie so faul, ziemlich früh Pep so raus. Raus! Gib mir raus! Aber findest du das, war das nicht raus, Vidal? Aber wäre das nicht klug? Ja, gib mir raus jetzt hier. War das nicht klug? Jetzt kommen wir mal raus! Jetzt, Bernie, was soll denn das jetzt? War das nicht vielleicht doch klug, den Vidal rauszunehmen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber es war nicht, aber ich finde, die Gestik dabei wäre auch so, sorry, musst du verstehen, weil, sondern es war einfach so. Vidal, komm. Ja, das war ein bisschen arrogant. Ich finde, Pep benimmt sich arrogant gegenüber seiner Mannschaft. Aber es stört mich nicht, im Gegenteil, weil die Mannschaft ist jetzt quasi. Sie hat sich emanzipiert, wie du noch nicht festgestellt hast. Ja, die macht das jetzt für sich. Und das ist die bessere Motivation, als Pep recht zu machen. Sondern die will jetzt für sich. Ja. Die will eigentlich dem Trainer beweisen, dass sie trotz ihm die Champions League gewinnen. Ja. Dadurch wirken sie ein bisschen phlegmatisch und machen nur das Notwendigste, aber tatsächlich sparen sie Kräfte für die Big Showdowns. Bin mir sicher. Ich glaube. Gegen Barca wird es trotzdem schwierig. Ja. Was ist passiert? Weil die einfach so wahnsinnig gut sind. Ja. Die wollen einfach besser. Die sind einfach besser. Sind besser sogar. Die sind einfach besser. Ja. So, was haben wir noch? So. Bayern macht sich bei mir weiter. Bisschen unbeliebt, weil sie den Hannover Altersscout Schatzschneider, der hat mal vor einem halben Jahr gesagt, Bayern der Pissverein. Alle haben gelacht, sogar ich. Ja. Aber was macht Bayern jetzt? Verklagt ihn. Ach komm. Hat ihn verklagt. 2000 Euro. Wie viel? 2000 Euro Strafe. Hm. Muss es wert gewesen sein. 2000? Ja. Fand ich nicht sehr classy von Bayern. Hoffentlich spenden sie das Geld wenigstens, wenn sie es kriegen. Ja, aber also für Bayern-Verhältnisse sind es fast 2000 Euro zu wenig zu spenden. Ich meine, die spenden ja eine Menge mehr. Also, ja, klar. Das ist einfach unnötig. Hm. Was haben wir noch? Da geht es ums Prinzip, Bernie Meier. Ja, natürlich geht es ums Prinzip. Ja. Aber um welches Prinzip denn? Du darfst nichts gegen den FC Bayern. Du darfst den FC Bayern, thou shalt not badmouth FC Bayern. Was ist denn das für ein Prinzip? Da geht es um die Ehre, weißt du? Das ist ja wie... Weißt du, das war... Wie Erdogan. Das, ja, da geht es ums Prinzip. Eigentlich ist das... Ja, genau. Ja, und das schmeckt mir gar nicht. Ja. FC Bayern, bitte nicht so weitermachen. Gut. So, aber jetzt würde ich mal sagen, okay, kommen wir zur Liga. Es gibt noch Wolfsburg-Real. Wolfsburg-Real, stimmt. Das war nicht so fahrt. Da hatte ich ein Drinking Date. Ich hatte einen Abend, ich wusste, ich muss raus und einfach trinken und Spaß haben. Ich habe ja ein bisschen gedacht, du gehst trinken und Fußball gucken dabei. Nee, ich habe ja gesundheitliche Beschwerden gerade ein bisschen. Ich hatte an dem Abend Zahnweh, ich habe es mit der Bandscheibe gerade. Und da war es einfach wichtig, sich mit einem positiv gestimmt zu betäuben. Gut. Und ich wusste nicht, dass das Spiel, also das konnte ich wirklich nicht wissen. Nee. Aber mein lieber ehemaliger Nachbar und Freund, der Mäuser Sepp. Der Tippsieger von der letzten Woche. Der heißt nicht Sepp, aber ich nenne mal hier der Anonymität halber der Mäuser Sepp. Eine Koryphäe auf dem Gebiet der Politik und der Auslandsbeziehungen. Der Mäuser Sepp hat mich per Ticker ständig auf dem Laufenden gehalten. Und es war auch sehr spannend. Gut. Ja. Und der Mäuser Sepp ist auch ein sehr pointierter WhatsApper. Aha. Hier kommt der WhatsApper. Mäuser Sepp. Lieber Mäuser Sepp. Ja, du hast es gesehen. Ich habe es genossen. Als 2-0 stand, dachte ich, hoffentlich wird das nicht wieder so furchtbar bitter, wo Wolfsburg erst 2-0 führt und dann doch noch verliert. Aber sie haben durchgehalten. Irgendwann war es auch klar, dass sie es durchhalten. Und es war eine Freude. Ja, wo ist die Freude denn am Wochenende schon wieder hin? Tja. Wurde es wieder krampfig. Wobei Mainz natürlich ein super Gegner war. Ja. Das bringt uns aber dann jetzt doch zu Rüdiger Rudolph. Brexit, the motherfucking shit down for you. Spieltag 29. Oh yeah. Ich break es down. Die Hertha kann neu betrainerte Hannoveraner nicht bezwingen. 2-2. Die Lilien blühen gegen suizidale Hamburger auf und bezwingen sie im eigenen Stadion 1-2. Da muss ich kurz sagen, da hat der Moderator von der Tagesschau, wollte ich fast sagen, von der Sportschau, der Reinhold Beckmann, Der ein furchtbares Hemd anhatte. Ja, Wahnsinn. Das war unfassbar Hemd. Das war so ein bisschen, da fehlte mir echt nur so ein bisschen der Thor Steiner. Ja, genau, so in weiß aufgedruckt. Ja. Ne? Ja. Aber der konnte nicht aufhören. Der, glaube ich, hat viermal gesagt in der Sendung, na gut, die Hamburger wollen ja scheinbar in den Abstiegskampf. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Mhm. Ich glaube, das ist Hamburg-Fan und konnte es einfach nicht fassen, was das sollte. Ja. Ja. Tja. Gut, weiter. Gut, dass ich es nicht geschrieben habe. Ich war kurz davor. Stuttgart war gegen Bayern lange Zeit das, was ich lange Zeit nicht war. Engagiert. Gebracht hat es am Ende nichts, 1-3. Werder Bremen verwesert im eigenen Stadion 1-2 gegen Ingolstädter. 5. Danke. Die Stellung der Ingolstädter in der ersten Liga ist definitiv eine Schanz und keine Hasenhüttel. 1-0 gegen Gladbach. Ein Sieg der Wolfsburger gegen Mainz war lange Zeit sehr real. Oh yeah, baby. Am Ende heißt es aber doch 1-1. Oh yeah, Digga. Nach einem 1-1 im Revierderby muss der BVB die Bayern wohl endgültig ziehen lassen. Schalke 04 BVB 2-2. Trotz Rudelbildung blieb der FC gegen die Werkself am Ende zahnlos. Leverkusen gewinnt in Köln mit 2-0. Statistik. Rudi Rudolph breaks down irgendwas mit Statistik. Yeah. Wenn wir von der Standardgröße eines Fußballfeldes von 105 mal 68 Meter ausgehen, hat ein Fußballfeld, die Fußballwelt im Fußballfeld 178.500.000 Grashalme. Ich sag's ihm, wie es ist mir scheißegal. Ja, der Mannschaftsbus unserer Nationalmannschaft während der EM wird sein ein Mercedes Trabego Edition 1 mit 476... Es ist mir scheißegal. Mit 476 PS, trotzdem natürlich Euro 6 Abgasnorm. Die Geräuschentwicklung bei 100 km/h ist im vorderen Bereich 67 Dezibel, in der Mitte 64 Dezibel und hinten 66. Also Jungs, Junge, er geht mir völlig auf den Keks. Macht euch in der Mitte breit. Das war's von mir. Ha. Das war mal eine faszinierende Statistik für den Automobil interessierten ja. Fußballfan. Ach so, weißt du, was das Ding kostet, der Trabego Edition 1? Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ja, was gibt einen Tipp ab? Was kostet ein Mannschaftsbus? 1,2 Millionen. Ja, das ist jetzt zu viel. Nee, ist zu viel. Ich meine natürlich nicht Millionen, ich meine natürlich 120.000. Ja, 350.000. 350.000. 350.000. Ja, da kriegst du hier in unserer Straße ein kleines Einzimmer-Küchenbad. Au, aber 350.000, also ich meinte natürlich wirklich 120.000. 350.000 ja. Ist ja sehr teuer. Sehr teuer, ne? Ja. Man, sie leasen den. Ja, und die leihen den. Die kriegen ihn zur Verfügung gestellt. Ja. Die leihen den, die geben den dann wieder zurück. Die geben den zurück. Und sag hier, der. Danach fährt wieder. Der Lahm hat reingereiert. Ja. Ausgerechnet der Lahm, ne? Das ist ja den, ja, vielleicht, an den man sich am wenigsten kotzen vorstellen würde. Mhm, der kotzt wahrscheinlich nur. Der kotzt wahrscheinlich, ja. Steigt ein. Weil der verträgt dann kotzt einfach mal erst ja. Mal so. Ja. Nee, ich glaube, das ist ein fieser Bully-Typ ist es. Ja. Der ist einfach mal so. Genau. Der kotzt einfach mal so, um unser Revier zu markieren. Auch alle haben gedacht, dass er den Vidal tröstet, nachdem er vom Feld genommen wurde. Aber wahrscheinlich hat er gesagt, wenn du Arsch das nochmal bringst, ja. Ja. Noch so ein Spruch, Knochen. Noch so ein Spruch und ich mach dir die Haare neu. So, was habe ich denn jetzt? Ich komme jetzt mal mit meinen Notizen, ne? Dann bam. Wusstest du, Statistik, eine Darmstadt, die beste Mannschaft in der Liga bei runden Bällen? Das wusste ich. Erfolgsquote bei runden Bällen. Da habe ich mich schon in meinem Rudi Rudolf Breaks Down for You drauf bezogen. Ja, aber das hat sich ja nochmal manifestiert an diesem Wochenende. Na gut, ja. Der Skripnicker, der ja laut unserem Bremen-Freund Thilo eigentlich schon seit längerem so gut wie weg ist, darf noch bleiben, wird aber vielleicht nächste Saison durch den Braunschweig-Trainer Thorsten Lieberknecht ersetzt. Den du aber lieber Max nennen würdest. Dass du das jetzt sagst. Ich habe mir gedacht, gibt es nicht irgendeinen Max Lieberknecht? Keine Ahnung. Naja, es gibt alle möglichen Max. Es gibt Max Liebknecht. Nee, der heißt auch nicht mal. Egal. Ja, und erzähl mir was über Sebastian Günther, Benjamin Lieberknecht. Naja, also als der mit Braunschweig in der ersten Liga gespielt hat, da empfand ich ihn so ein bisschen als so ein Aushilfsklopp, weil er auch so Sprüche gemacht hat. Und der hat auch so Sachen gesagt, wir sind nur ein kleiner Pissverein. Ah, und hat sich selber angezeigt. Ja, genau. Musste dann 2000 an sich selber zahlen. Verrückt. Und ich fand seinen Spruch so ein bisschen dämlich, aber glaube ich, war auch viel unsicher dabei, wie er mit seiner Mannschaft umgeht und den Fußball, den er spielen ließ in der ersten Liga, war eigentlich durchweg ganz sympathisch. War okay. Er hat mir nicht gefehlt, aber zu Bremen als Trainer passt er vielleicht vom Typ her schon. Allerdings muss man sagen, dass so eine Erstliga-Erfahrung wäre jetzt auch mal wieder nicht schlecht für Bremen, finde ich. Was für eine Erfahrung? Erstliga-Erfahrung. Und damit meine ich nicht nur ein Jahr Braunschweig mal kurz hopp und wieder weg. Ach so. Also, aber gut, man muss sich natürlich so einen Trainer auch leisten können. Die kosten auch was, ne? Und vielleicht nimmt man da, ist einer aus der zweiten Liga natürlich ein bisschen billiger. Das stimmt. So habe ich es noch nie gesehen. Ja. Geld im Fußball, ne? Das Geld, ist ein ganz neuer Aspekt. Da tun sich neue Welten auf für uns. Es gibt halt, was die Mannschaftsbusse kosten. Hier Darmstadt, ne? Die haben die Scheibe eingeworfen, aber jetzt. Die Bierdosenattacke. Die Bierdosengate. Aber hast du gesehen, wurden noch während des Spiels repariert? Ja, vom Bus herrscht, von einem abgesandten des Busherstellers. Ja. Jetzt frage ich mich. Die wurde sogar namentlich genannt. Ja, da kam der schnell mal nach Dings. Wo haben die gespielt? Darmstadt, sag's mal nochmal. Lilien gegen. Oh. Na, wo ist dein Break It Down schon wieder? Hamburg? Weg? Nee. Ja. Ja, doch. Na klar, Hamburg. Ah. Oh. Jetzt erreicht mich tatsächlich per Mail gerade Christina via Change.org Freiheit für Böhmermann. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Also so. Ein Change.org braucht der nicht. Der hat hier genug Facebook.org. Also wo immer sie auch gespielt haben, es war nicht Darmstadt Hamburg. Und da musste ja der Bus, oder vielleicht hatten die einen Service Point in Hamburg und der kam schnell, weil es ja auch, das war so der Bierdosen-Servicemann. Gibt ja oft, dass Bierdosen auf Mannschaftsbusse, da ist vielleicht in jeder Stadt auch einer da. Ich habe schon mal einer von Flixbus geworfen. Von MAN. Ah, ja. Auf dem Flixbus? Flixbus. Ja, Flixbus. Da war die Scheibe von innen so dreckig. Ah. Ja, warum? Was? Wie, warum? Warum hast du geworfen? Aus Lust und Laune. Aus Satire? Aus Satire. Ja, du wolltest mal zeigen, was geht. Ja, ich wollte mal. Wie weit man gehen kann, ne? Ja, wie weit, genau. Ja. Einer muss es ja tun. So ist es, so funktioniert Satire. Wir haben es verstanden. Gladbach, Auswärtsschwäche. Immer erst noch ein Spiel auswärts gewonnen in der Rückrunde, glaube ich, sowas, ne? Tja. Ja, alle patzen so ein bisschen rum. Außer Leverkusen. Die haben sich jetzt angepirscht an den Champions League Platz. Ja. Wer wäre der beste Vertreter, wenn Platz 4 sich noch qualifizierte für die Champions League? Wer wäre der beste Vertreter für Deutschland in der Champions League? Leverkusen, Gladbach, Berlin oder Schalke? Schalke. Also ich würde ja Leverkusen gerne wieder in der Champions League sehen. Leverkusen. Habe ich dir schon erzählt? Ne? Habe ich dir erzählt, wie ich Komparse war für irgendeine Fernsehserie in Köln? Nee. Und dann musste ich, genau, das war ein Komparsenjob für Komparsen mit eigenem Auto. Es gab noch mal mehr Geld. Mhm. Dann saß ich in einem Auto. Kennst du die Geschichte? Nee, ich kenne, dass es das gibt. Komparsen, dann saß ich mit einer netten Schauspielkollegin von mir, also Schauspielschülerin auch damals, wie ich auch, im Auto. Und dann sollten die Fußballfans, wir konnten nicht weiterfahren, war die Szene. Es war Stau wegen der vielen Fußballfans. Und dann bekam ich mit, wie der Endemol, der niederländische Statistenbetreuer, zu den Fußballfans sagte, pass auf, ihr lauft hier lang und ruft immer Leverkusen. Und seitdem irgendwie... Und wieso sollen wir das wirklich so aussprechen? Das ist ja komisch, oder? Ja. Nee, auf Leverkusen. Die waren auch total irritiert. Pass auf, läufst du hier lang in einer Banane und rufst Leverkusen. Ja, so kam der Werbespot nie zustande wahrscheinlich. Ja. Ingolstadt, ne? Ingolstadt war ja erstes Mal besser als Gladbach. Ingolstadt hat Schalke und Gladbach am Stück geschlagen. Tja. Und dann haben die Spieler zum Trainer gesagt, am Ende des Spiels, wir sehen uns am Dienstag morgen. Ja. Und der so, wow, okay. Ja, und dann haben sie sich gefreut, ne, wie die Kinder. Ja, das war wunderschön. Das war meine Szene des Spieltags. Er wollte ihnen natürlich jeden Tag freigeben, oder vielleicht war Sonntag eh frei. Aber so haben sie sich den Montag noch dazu ergaunert. Die Glatt. Das ist eine sympathische. Ja. Manche, vielleicht wäre sie nicht so sympathisch, wenn sie nicht unter dem Trainer spielen würden, aber damit wirklich kann man nur ins Herz schließen, oder Ingolstadt? Ja, absolut. Ja, und creept sich an die Euroleague-Plätze langsam ran. So ein Ding, ne? Wird zwar vielleicht nichts mehr, aber überhaupt. Aber ich finde beide Aufsteiger, würde mich auch freuen, wenn Darmstadt in der Liga bleibt. Auf jeden Fall. Zumal unser Mann, Sandro Wagner. Ja, Wagner-Mania. Mittlerweile 12 Tore geschossen hat. From the mass to the masses, Wagner-Mania. Übrigens, ich hatte ja gesagt, Darmstadt, wenn sie das letzte Spiel verlieren, dann könnte nochmal der große Absturz kommen. Aber jetzt, nachdem sie das Spiel gewonnen haben, das war schon ein very, very big point. Ich glaube, jetzt halten die sich. Mhm. Also, das ist schön. Das geht nur leider auf Kosten von der Eintracht. Frankfurt, ja. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Nee. Der Alex Meyer, der fehlt da ganz, ganz fürchterlich, habe ich mir notiert. Ja. Ich finde, der Trainer von Frankfurt, der Kovac, sieht unglaublich fit aus. Der Kovac? Ja, der sieht wahnsinnig fit aus. Ja, vielleicht meinst du aber auch seinen Bruder. Ja, die sind beide fit aus. Nee, ja, ich meine schon ihn. Ja, ich weiß. War nur ein Scherz. Und er erinnert mich sehr an den Schauspieler, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß. Mhm. Aber ich glaube, die ganze Fitness hilft da irgendwie nichts mehr. Zu viele verletzte Spieler, zu viele Spiele blöd verloren. Das jetzt auch wieder, sie waren ja eigentlich besser als Hoffenheim. Ja. Auch wieder auf doof verloren. Das nagt natürlich am Selbstbewusstsein. Mhm. Und Werder? Werder? Ja, Werder ist, wir prognostizieren, ich habe noch ein paar Notizen und dann prognostizieren wir nochmal den Abstieg neu. Okay. Was habe ich noch, der Vater von Fabian hieß der, glaube ich. Ja. Der hat zu Kovac Rassist gesagt. Weil er nicht aufgegeben, genau, das ist Brasilianer, dann hat ihn nicht aufgestellt. Ja, finde ich, das ist aber auch, muss man sagen, vielleicht auch Satire gewesen. Ja. Der wollte einfach mal sagen, wie weit kann er gehen mit so einem Vorwurf? Ja. Hoffenheim ist durch, würde ich mal behaupten. Ja, und Volland bei der EM. Jetzt gewinnen sie nächste Woche noch gegen Hertha? Denkbar. Also wenn man, ich glaube, Jagelsmann, wie heißt, wenn man dem seine Statistikseite angetreten ist, als Trainer bei Hoffenheim nimmt, dann glaube ich, ist Hoffenheim Spitzenteam. Absolut, unter den ersten drei, glaube ich, ja. Hm. Super hat mir gefallen, die Reporterfrage an Volland. Ja. Wie wichtig war das heute? Enorm wichtig. Ja. Okay, tschüss, danke. Kevin Volland. Ja. Wir sehen uns bei der EM. Vidal früh raus, habe ich schon gesagt. Oh, wer postet, ist ein Arschloch. Das habe ich mir einfach mal so notiert. Mhm. Nee, weißt du was, das wollte ich eigentlich noch zu dieser Facebook bei Jan Böhmermann-Diskussion sagen. Und ich wollte mich da auch gar nicht ausnehmen. Aber wer eigentlich viel auf Facebook postet und eigentlich so immer so eine Ansprache sucht, ich kenne ja auch ganz viele Kollegen irgendwie so aus der Kulturjournalistik, aus der Kulturjournaie, die das machen. Ich finde, wer auf Facebook die Ansprache sucht an seine Mitmenschen und immer wieder predigt und ihnen immer wieder was erzählt oder von mir ist auch nur seine Urlaubsbilder postet, ist theoretisch eigentlich, also wenn man die Menschheit unterteilen müsste in nette Leute und Arschloch, jeder, der viel postet, fällt eigentlich irgendwie in die Arschlochseite. Dann müsste sich eigentlich fragen, warum er das macht, warum so mitteilungsbedürftig ist, was eigentlich nicht mit ihm stimmt. Ich finde, wir posten ja auch unseren Podcast und ich habe auch schon mal andere Sachen gepostet, aber ich würde ja auch nicht von mir behaupten, ich wäre so ein Gutmensch. Also ich bin schon ziemlich borderline Arschloch. Aber viele Leute sind sich das nicht bewusst, dass ihr groteskes Mitteilungsbedürfnis, es sich ja auch unterscheidet von dem, was jüngere Leute machen, dass die einfach kommunizieren über solche Medien. Die machen das einfach, das ist ein ganz organischer Vorgang. Leute in unserem Alter wollen sich unbedingt mitteilen. Und es ist gerade sehr unsympathisch. Also es ist eigentlich immer unsympathisch. Und lustig ist, dass auch jeder so drüber denkt. Wenn du jetzt was siehst auf Facebook, wo wieder irgendwer aus deinem Bekanntenkreis, selbst wenn du den eigentlich okay findest, im Grunde genommen, irgendeine schlaue Parabel auf Facebook zum Besten gibt oder wichtige Links dir postet oder so, dann ist doch der Geschmack, der hängen bleibt, nie, ah yeah, cooles Punkt, das man wieder gepostet hat. Dann ist es doch eher so, naja, brauche ich jetzt nicht. Ist es doch in 90% der Fälle, sei ehrlich. Ich überlege, ich bin, ja, wahrscheinlich. Ja, es braucht eigentlich niemand. Okay, wer postet, ist ein Arschloch, merken wir uns. Und wir nehmen uns selbst nicht aus. Wir sind Arschlöcher. Aber nah an der Grenze zum Guten, würde ich sagen. Ich glaube, Facebook ist ein Pissverein. Ja, das sowieso. Breitenreiter hat gesagt, jetzt sind wir beim Derby, ne? Beim Ruhrpott-Derby. Breitenreiter hat gesagt, es hat ja kaum einer damit gerechnet, dass wir gegen eine Top-Mannschaft punkten. Auf dem Trainerteam und der Mannschaft wird ja sonst nur rumgetreten. Mhm. Oh, armes André Breitenreiterle. Das Underdog. Was für ein Depp. Mhm. Was für ein Volldepp. Erstes Mal, es ist fucking Derby. Dass wir gegen eine Top-Mannschaft punkten, hat kaum einmal damit gerechnet. Jeder rechnet damit als Schalke-Fan, dass du gegen Dortmund punktest. Das ist deine verdammte Aufgabe, das ist dein Beruf. Allein deshalb bist du nur Trainer bei scheiß Schalke. Mhm. Und auf dem Trainerteam und der Mannschaft wird ja sonst nur rumgetreten. Rumgetreten wird auf der Mannschaft halt, wenn sie scheiße spielt. Und wenn sie gut spielt und verliert, tritt keiner auf ihr rum. That's Football. Mhm. Und auf dir tritt jemand rum, weil du einfach nur so weinerliche Ansagen machst die ganze Zeit. Ja. Der muss weg. Wenn du dich schon hinlegst, genau. Der muss weg, der Breitenreiter. Ja, gut. Aber das, wenn erstmal der Meistermacher Christian Heidel kommt, da ist dann, dann ist eh kein Platz mehr für ihn. Pause für. Dann kommt der Skripniker. Dann kommt der zeigt's an. Und zeigt, dass man noch viel defätistischer als Breitenreiter sein kann. Genau. Noch viel trauriger coacht der. Ja. So, Leicester hat wieder mal gewonnen. Ja. Tottenham auch, aber es sind trotzdem nur 7 Punkte und Tottenham ist ja gar nicht so ein gefährlicher Verfolger. Wobei Tottenham hat, glaube ich, auch so 65 Punkte. Und in anderen Zeiten hätten die Premier League auch schon gewonnen fast, muss man sagen. Ja. Die Tots. Ja, Spurs. Man United hat allerdings verloren. Richtig dolle, 3-0. Oh. Und Manchester City hat gewonnen. Das heißt, vielleicht auch Champions League für Pep nächstes Jahr. Naja, dann sehen wir wieder. So, jetzt an dieser Stelle käme die Kikalele. Ah, Moment, wir haben keine Kikalele, wir müssen euch gleich enttäuschen. Die feiert ein großes Comeback zum Saisonende. Aber wir haben als Teaser für euch schon mal den Kikalele-Song, den offiziellen, den Rüdiger jetzt für euch vortragen wird. Bitte, Rüdiger. Oh Gott, alle wollen Spaß, alle wollen Kikalele, schöne Lieder singen und nicht nur herumkakele. Der Bernie und der Rüdi singen hier aus vollster Kehle. Hey, Kikalele! Ah, ja. Hi! Ja. Und jetzt nochmal schnell. Alle wollen Spaß, alle wollen Kikalele. Schöne Lieder singen und ich höre auch Kikalele. Der Bernie und der Gudi singen hier aus Wasser Kehle. Hey, Kikalele. Wunderbar. Gut. Besser kann man nicht aufhören, oder? Mach aus. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.